Урок 16, упражнение 10, страница 55. Wäscht sich Marie mit kaltem Wasser? Verlassen die Kinder bei gutem Wetter gern das Haus? Gibt es in der Stadt viele große Betriebe? Haben einige neue Häuser keinen Fahrstuhl? Hat Inge kleine Kinder? Haben alle Stewardessen der Interflug gute Sprachkenntnisse?